Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung mit dem Nerd. Heute für den Monat August 2018. Ich bin hier der Nerd, ich bin Steffen und ich heiße euch herzlich willkommen. Der Sommer macht uns hier schon auch ordentlich zu schaffen, möchte ich mal sagen, weil das ist momentan einfach nicht mehr angenehm. Es ist irgendwie 700 Millionen 50 Grad. Das macht irgendwie gerade aktuell gar keinen Spaß mehr. Das ist ja, keine Ahnung. Ich war ja neulich, als ich im Kino war, schon mega gestresst, weil das so unfassbar warm war. Die Review zu Ant-Man and the Wasp habt ihr hoffentlich gehört. Ist eine sehr, sehr schöne Sendung geworden, wie ich finde. Jetzt brummt hier natürlich gerade wieder mal, während ich hier aufnehme, irgendwie ein Lastwagen übers Gelände. Das ist mir derartig egal, der ist ja auch gleich weg. Ich habe heute ein relativ kurzes und knackiges Comic-Programm, was mich wahrscheinlich nicht daran hindern wird, wieder ewig lange darüber zu reden. So ist es ja hier häufig. Viel Programm habe ich heute nicht, auch wenn ich ein bisschen Meta über Comics reden werde. Ist das heute mal so auf 3-4 Titel beschränkt. Genau, ich fange gleich an mit einem kleinen Metathema, nämlich die Simpsons-Comics, die enden. Dann habe ich einen Self-Published-Comic aus Frankreich von der Künstlerin zugeschickt bekommen. Das sind Rezensionsexemplare namens Riverboat von Diana Kennedy. Da wird ein bisschen drüber gesprochen. Dann möchte ich in meiner Superheldenabteilung, das ist ja am Ende des Tages immer auch noch so ein bisschen so ein Superhelden-Comic-Podcast, so war es ja mal geplant, über DC's Shazam reden. Da ist der Trailer gekommen und da habe ich mir gedacht, komm, da schnappe ich mir die Gelegenheit und rede nochmal über den Comic, auf dem der Film basieren wird. Genau, nämlich New 52 Shazam, wem das was sagt. Und dann habe ich hier neulich vom Flohmarkt, auf dem wir ja gewesen sind, da habe ich den ergattern können. Wir haben ja selber verkauft auf dem Flohmarkt, aber ich bin auch einmal rumgegangen und habe dann eben die Paperback-Variante von Flixens Don Quixote mitgenommen. Und genau, dann geht's am Ende noch in die sogenannten Nerd-Commendations, die gibt's ja seit letztem Mal. Und dann habe ich noch eine kleine Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau. Die hat's lange nicht gegeben, diese Kategorie, einfach weil zu wenig Programm zu vorzuschauen gewesen ist, keine Ahnung. Dementsprechend, da hat sich einiges getan, also wir kommen gerade aus der Sommerpause zurück und greifen dann auch direkt in die Vollen und dazu dann eben am Ende der Sendung mehr. Anfangen möchte ich aber mit, dass die Simpsons-Comics jetzt bei Bongo mit der Ausgabe 245 enden werden. Was mich ein bisschen getroffen hat, weil die Simpsons in den 90ern schon so mein Erstkontakt mit monatlichen Comics gewesen ist. Diese Comics-Reihe, die ist ja wirklich seit in den 90ern, 93 in Amerika gestartet und dann wenige Jahre später hier in Deutschland beim Dino Verlag. Und das war für mich so eine Initiierungssache, so wirklich so eine amerikanische Comics zu lesen und nicht eben diesen Disney-Kram. Ja, Disney-Comics sind in der Regel nicht amerikanisch, sondern kommen entweder irgendwie so aus Italien oder aus dem skandinavischen Raum. So diese Massenproduktion, diese Fließbandproduktion, die EHPA eben fährt, das ist tatsächlich eigentlich, also Disney-Comics haben im Grunde genommen auf dem amerikanischen Markt so gut wie keine Bedeutung, funktionieren da auch nicht besonders gut, wie man das ja in den letzten paar Jahren immer wieder gesehen hat. Nun ja, und das war bei den Simpsons-Comics hier in Deutschland definitiv anders. Die waren hier immer erfolgreicher, zumindest im Anfang auch, als in Amerika, haben hier also wirklich unfassbar viele Einheiten verkauft. Damals erschienen die Simpsons-Comics auch in Amerika nur alle 2 Monate. Und die mussten dann in Amerika tatsächlich den Rhythmus erhöhen, mussten das auf monatlich umstellen, weil irgendwann bei Dino der Punkt angekommen war, hey, wir haben kein Material mehr, bitte liefert nach, wir verkaufen das Zeug hier wie blöd. Das heißt, die Amerikaner haben sich im deutschen Markt angepasst. Und Ich habe die Simpsons Comics seit Jahren nicht mehr gelesen. Also das ist eine Sache, wo ich sage, das hat mir nicht mehr gefallen. Also die Simpsons Comics sind schon so wie eine reguläre Ausgabe eben oder eine reguläre Folge, eine Episode der Simpsons. Und die funktionieren tatsächlich so. Sie sind teilweise abgedreht, experimentieren mit ganz eigenen Konzepten, Sachen, die man auch in einer Serie vielleicht nicht machen könnte. Ganz berühmt sind ja die Treehouse of Horror Hefte, die bis vor wenigen Jahren noch erschienen sind. Ich glaube, dass es die inzwischen nicht mehr gibt. Bin mir aber auch nicht mehr so sicher. In Zukunft wird es die halt auch nicht mehr geben. Thema ist ja durch. Für Deutschland gab es immer noch mal so ein Superheldenheft. Das hat sich immer abgewechselt. Ich glaube, so alle halbe Jahre kamen immer diese Sonderhefte und ich habe dann immer diese Reihe auch sehr besonders gerne gesammelt, weil da einfach noch mal anders mit Konzepten gearbeitet worden ist, mit Filmparodien. Waren natürlich die Horrorhefte zum Teil auch stilistisch noch mal was ganz anderes. Und so nach knapp 250 Heften zu sagen, na, wir stampfen den Kram ein und eventuell stampfen wir auch Bongo, den Verlag, ein, finde ich schon traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Unter anderem heißt das wahrscheinlich auch, dass die SpongeBob-Comics enden, die ja in einem Imprint mehr oder weniger von Bongo auch vertrieben werden. Also die entscheiden ja bei United Plankton Pictures, heißt das Ding, glaube ich, wo SpongeBob eben so als Unter-Imprint dann eben unterwegs ist, aber werden im Grunde genommen, werden die von Bongo vertrieben, stehen auch oft im Previous-Katalog dann immer mit bei Bongo drin. Und das ist schon traurig ein Stück weit. Weil so ganz viele Comics, ich habe irgendwann angefangen, meine Comics auszusortieren und habe auch versucht, meine ganzen Simpsons-Comics so ein bisschen auszudünnen und bin die Hälfte wirklich nochmal einzeln durchgegangen und habe nachgeguckt, ist das eine Geschichte, die du gut findest? Möchtest du die mal irgendwann wieder lesen? Weil da einfach auch Konzepte genutzt worden sind, die man in der Serie zum Teil nicht hätte unterbringen können. Einfach weil eine Serienfolge nach einem ganz anderen Muster auch natürlich konzipiert ist, als es das eine Comic-Geschichte eben auch ist. Und da sind auch andere Geschichten erzählt worden, beispielsweise, dass Bart und Milhouse plötzlich Comiczeichner selber sind. Eines meiner absoluten Lieblingshefte, was ich schon mal hatte tatsächlich. Und dann ist mir das aber, weil ich so oft gelesen hatte als Kind, komplett zerfleddert und mir unter den Armen, mir unter den Fingern zerronnen praktisch. Und hat mir das dann tatsächlich für ein bisschen teureres Geld, also mehr als Cover Price, dann tatsächlich hinterher nochmal besorgt und war ganz happy darüber, dieses Heft nochmal zu haben. Ja, wie gesagt, Futurama auch eben als Comic-Serie, die es dann nicht mehr geben wird, ist auch sehr traurig. Waren halt, also durch die Zeichnungen, da haben sich eben auch ganz eigene Zeichner und Zeichnerinnen beteiligt. Gail Simone, die relativ häufig dafür tätig gewesen ist, Scott Shaw, der zwischendurch geschrieben und gezeichnet hat, vor allem für Bart Simpson, glaube ich, tätig gewesen ist. Alles so Leute, die man dann da in diesem Kontext dann gesehen hat. Nathan Hamill heißt der, glaube ich, der Sohn von Mark Hamill, von Luke Skywalker, der bei den Simpsons, glaube ich, lange Jahre Kolorist gewesen ist. Also das ist auch schon so ein Ding, wo ich denke, so da sind einfach auch, hat sich einfach so ein eigener Pool an Talenten auch entwickelt, die zum Teil auch dann Franz sind ein anderer, Bill Morrison, der die ganze Simpsons-Geschichte erstmal angeleiert hat, der später auch dann Geschichten für DC gemacht hat. Captain Carrot and the Final Arc ist von Bill Morrison. Und ich glaube, Bill Morrison und Scott Shaw, die es gemeinsam, ich glaube, Bill Morrison hat es geschrieben, Scott Shaw gezeichnet. Und das ist schon echt cool. Also das ist ein Superhelden-Comic im DC-Universum, spielt ungefähr zur Zeit von Countdown, kurz vor der Final Crisis. Habe ich, glaube ich, hier schon besprochen, müsste ich aber nochmal nachgucken. Das eben von Bill Morrison, also vom Simpsons-Schöpfer, der auch selber eine eigene Comicreihe ins Leben gerufen hat, namens Roswell. Die habe ich definitiv hier schon besprochen. Da habe ich nämlich den Sammelband aus dem Dino-Verlag hier damals besprochen, ist schon ein paar Jahre her. Kann man mal googeln. Keine Ahnung, ich verlinke hier immer nichts. Vergesse ich ja. Ich finde es, wie gesagt, mega schade, weil es für mich so ein bisschen so meine Erstbegegnung mit dem Medium Comics gewesen ist. Die Simpsons als Serie habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Gibt ja auch immer so diese Fan-Meinung, dass die unfassbar schlecht geworden sind. Und immer wenn ich meine Folge der Simpsons sehe, finde ich die auch nicht besonders gut. Das ist leider traurig, aber wahr. Würde ich die Simpsons gucken, dann definitiv eine der ersten, also 10, 11 Staffeln oder sowas. Und danach sollen die ja auch so diesen Qualitätsabfall gehabt haben. Und das merke ich halt auch. Also durch diese Dauerberieselung bei ProSieben über die Jahre hat man dann schon gemerkt, okay, das ist eine alte Folge, das ist eine von den guten, und da kommt eine ganz neue Folge und man findet die einfach furchtbar. Nun ja, und ja, mit den Simpsons-Comics geht da einfach auch eine Ära zu Ende. Ich habe auch gehört, dass die Simpsons demnächst mal irgendwann aufhören sollen. Zumindest ist das geplant und angedacht, und ob es da was Konkretes gibt, kann ich jetzt gerade aktuell gar nicht so gut sagen. Nun ja, ist traurig, aber wahr. Die Simpsons-Comics gibt's nicht mehr demnächst. Mit 245 ist es da zu Ende. Nun ja, traurig, aber wahr. Gut, dann geht's jetzt in meine Comic-Reviews. Und da habe ich ganz zu Anfang Rezensionsexemplare bekommen. Da hatte mich die Künstlerin auf Twitter angeschrieben. Sie folgt mir dort und fragte mich dann, willst du mal was anderes lesen? Weil ich mich auch so ein bisschen über Superhelden-Comics und diese Eintönigkeit dann auch beschwert habe. Und sie sagte, ja, ich schick dir was von mir. Ich habe Riverboat bekommen von Diana Kennedy, die in Frankreich beheimatet ist und dort eben künstlerisch schaffend ist und eine kleine Reihe namens Riverboat am Start hat. Davon gibt's aktuell, wenn ich das richtig im Blick habe, 6 Hefte. Das aktuellste ist, glaube ich, im Dezember erschienen, also vor einem halben Jahr, guten halben Jahr, dreiviertel Jahr, das 6. Und es ist die Geschichte, wie John F. Kennedy und ein anderer italienischer Politiker ungefähr aus der gleichen Zeit, Aldo Moro, auf einem, ja, weiß ich nicht, Mississippi-Kreuzfahrtdampfer unterwegs sind und da fantastische Abenteuer erleben. Ich hatte gesagt, ich möchte was anderes lesen und das habe ich bekommen. Also das ist ein interessantes Konzept. Man weiß halt nicht so wirklich, ist es jetzt so eine Zeitreisegeschichte, ist es ein Paralleluniversum. Diana Kennedy beschreibt es so ein bisschen als Steampunk, das ist doch schon auch drin. Ist auch nicht so ganz klar, wie die anderen Figuren da reinpassen, die da so rumlaufen. Es gibt halt Römer, es gibt Menschen, Soldaten aus der Wehrmacht, die auf Pferden herumreiten, es gibt Kampfflieger und all das und eben dann immer so dieses zentrale, auch titelgebende Riverboat, dieser Dampfkreuzer da, der da eben einerseits ein Stück weit Handlungsort ist und dann aber auch so ein bisschen das Vehikel, mit dem die da unterwegs sind, um ein Gedicht oder eine Botschaft zusammenzusuchen und zu finden. Und meine Lieblingsfigur in dieser Geschichte ist tatsächlich auch nach 3 Heften, ich habe die ersten 3 Hefte bekommen, die Parakatze Mali. Und Parakatze deswegen, weil Mali schon aussieht wie eine Katze, aber irgendwie auch nicht. Mali kann sprechen, und ist so ein kleines schwarzes Fellknäuel mit so einem unfassbar süßen und drolligen Grinsen. Also die Katze grinst halt immer und hat auch so ein bisschen so telepathische Kräfte und ist einfach unfassbar witzig. Finde ich so als Animal Sidekick unfassbar witzig, gut gemacht. Was ich ein bisschen irritierend finde, ist, dass John F. Kennedy von Aldo manchmal Jack genannt wird, was glaube ich aber auch so diese normale Ansprache sein kann, die man Amerikanern häufig hat, gegenüber hat so, hey, du Jack, was ist mit dir los, Jack? Vielleicht ist es so gemeint, also man wechselt dann da in der Ansprache immer zwischen John und Jack. Das fand ich am Anfang ein bisschen irritierend. Das ist aber auch nur ein Detail. Die haben es hier mit irgendwelchen Flussdinosauriern zu tun und Kraken und irgendwelchen grünen Blutegeln, die das Schiff angreifen. Und es ist, also man weiß halt einfach auch vorher nicht, was passieren wird. Das ist so ein bisschen so, im Grunde genommen ist hier alles möglich. Und das macht diese Geschichte schon ein bisschen unberechenbar. Die Dialoge sind nicht so die Stärke, also das ist manchmal schon ein bisschen flach, will ich gar nicht sagen, aber ist eher so ein, sagen wir, beschreiben nochmal eben, was wir hier tun und man versucht, Diana versucht so ein bisschen über die Dialoge auch so die Story voranzutreiben, besser gesagt. Es gibt sehr, sehr viele Nebenfiguren, wo ich dann also innerhalb dieser 3 Hefte auch sehr schnell verloren gewesen bin, was mich dann doch ein bisschen rausgerissen hat. Also im Grunde genommen hat jedes Heft nochmal einen neuen Supporting-Cast, die neu dazukommen. Und dadurch, dass ich eben auch nicht besonders gut darin bin, mir Namen von Figuren zu merken, war ich da also schon relativ zügig durcheinander. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so sehr, also kommt mir zumindest so vor, gar nicht so sehr gemeint ist, jetzt hier eine, ich will jetzt nichts, also Diana in ihrer Geschichte jetzt nichts Unrecht tun, aber schon ein Stück weit gar nicht so sehr darum, eine Geschichte, eine kohärente zu erzählen, sondern eher so Abenteuer. Jedes Heft hat ein eigenes Abenteuer und eine kleine Prüfung und es geht auch gar nicht so sehr darum, Antworten zu geben. Also nach dem Motto, was ist das hier für eine Welt? Wie hängt das alles zusammen? Sondern es ist einfach Fantasy, es ist Spaß. Man wird in diese Abenteuer reingeworfen. Und warum und wieso es da Dinosaurier gibt und Politiker aus den 60er Jahren und wie das alles zusammenhängt, das ist vielleicht auch einfach egal. Und das ist mir auch genug. Und genau, ein Highlight dieser ganzen Sache ist, und das habe ich gesehen, als ich die Hefte aufgeschlagen habe, ist der Zeichenstil. Das ist alles in Aquarell gehalten, zum Teil wirklich mit diesen Ölfarben, glaube ich, tatsächlich, Flüssigfarben eben gemacht. Weswegen also die Koloration vor allem unfassbar schön ist. Also das ist sehr, sehr schön gestaltet. Die Farben sind schön aufeinander abgestimmt. Ich mag diesen Aquarellstil sehr. Und das passt auch gut in dieses Setting und in dieses ganze, also gerade so dieses Mississippi-Setting, wenn dann auch die Leute so angezogen sind oder auch, weiß ich nicht, wenn ihr Tod auf dem Nil kennt, diese Hercule Poirot-Geschichte von Agatha Christie, dann heißt doch so, ne? Ich bin so unfassbar schlecht mit Namen von Filmen auch zu merken. Ich meine, dass das so hieß. Dann ist das ungefähr der Stil der Leute, die hier auch rumlaufen. Und das macht optisch sehr viel Spaß, ist sehr dynamisch gezeichnet. Die Action funktioniert sehr gut für mich, gerade wenn dann irgendwelche Monster angreifen. Die Landschaften sind unfassbar schön durch diese Aquarellzeichnung. Also optisch ist das Ganze ein Highlight. Die Hefte kosten immer so um 2 bis 3 Euro. Ich habe auf der Internetseite leider, die ist auf Französisch gehalten, leider keine Information dazu gefunden, wie man die auf Deutsch bestellt. Man kann das Ganze aber, glaube ich, einfach formlos bei Diana selbst über eine E-Mail-Adresse bestellen. Also geht einfach auf die Internetseite, wo gucke ich hier, kennedyworld.net, und dann werdet ihr da die Informationen und Kontaktinformationen finden. Wie gesagt, Preis hier bei ungefähr bei 2,50 Euro bis 5 Euro. Es gibt einen ersten Sammelband mit den ersten 3 Bänden. Ich glaube, der kostet auch so um die 6 Euro, wenn ich richtig geguckt habe. Und das ist preislich absolut in Ordnung. Und einfach nur mal reinzugucken, tut das nicht weh. Es ist alles selbst verlegt, also ein totales Indie-Comic und für meine Verhältnisse wirklich mal einen Blick wert. Und man kann, ich glaube, ein bisschen so den Eindruck von dem Zeichenstil von Diana Kennedy sich angucken, wenn man auf die Seite geht. Dann wird das sehr gut klar. Es gibt auch einen kurzen Animationsfilm, den kann man da auf DVD bestellen in dem E-Mail, in dem Online-Shop. Da wird man auf der Seite definitiv fündig und guckt da wirklich mal rein. Das ist es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es eben erst kurz vor der Aufnahme zum allerersten Mal gelesen. Es sind wirklich sehr dünne Heftchen im A5-Format. Die hat man schnell gelesen und da finde ich auch den Preis von 2 Euro, 3 Euro überhaupt nicht übertrieben. Im Gegenteil, das passt sehr, sehr gut in diese Preislage. Es ist auch schön aus, Papier ist gut. Das erste Heft ist noch ein bisschen dünner als die anderen, weil der Umschlag, glaube ich, im ersten Heft noch ein bisschen dicker, dünner ist im ersten Heft und dann wird das Papier dicker ab dem zweiten und auch der Umschlag ein bisschen dicker. Das heißt, die lesen sich schnell weg und es ist einfach wirklich mal was anderes. Also mir hat das vor allem deswegen gut gefallen, weil ich jetzt einfach mal wirklich mal wieder was anderes lesen konnte als immer nur Superhelden-Comics. Genau, dann mein nächstes Heft ist in Anlehnung an den Trailer, den es für nächstes Jahr jetzt gegeben hat, nämlich DC's New 52 Shazam. Und die Comics sind schon ein bisschen was älter. Ich habe jetzt hier eine Ausgabe aus der Bücherei, mir eine Sammelausgabe einfach nochmal geholt. Ich habe die Hefte selber zwar in der Sammlung, weil ich die damals natürlich monatsaktuell gelesen habe, die Justice League Hefte. Und da waren die Geschichten von Shazam eben im Backup drin. Und hier ist eben nochmal dieser Sammelband, den ich lesen wollte. Ich habe auch hier die deutsche Variante genommen, weil in der Bücherei gab es halt gerade die deutsche Variante von Shazam und ich dachte, gut, dann nehme ich das mit in die Sendung, um einfach auch nochmal so ein bisschen Meta über das aktuelle DC-Kino-Universum zu reden, das DC-EU sozusagen. Genau. Und auch so ein bisschen über den Trailer, den es jetzt gegeben hat zur San Diego Comic-Con. Captain Marvel ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das ist eine Figur, die im Golden Age erfunden worden ist für den Verlag Fawcett, schon als Konkurrenzprodukt zu Superman. Und DC hat dann auch in den 40er, 50er Jahren auch relativ erfolgreich gegen Fawcett geklagt, um halt zu beweisen auch, hey, im Grunde genommen kopiert ihr hier unseren Superman. Und was damit dann auch dazu geführt hat, dass Captain Marvel, ich glaube, in den 50er, 60er Jahren irgendwie wieder eingestellt worden ist. sehr zum Leidwesen der britischen Leserschaft, wo Captain Marvel auch sehr erfolgreich gewesen ist in den Reprints. Weswegen der britische Verlag damals dann Miracle Man oder Marvel Man erfunden hat. Und wem das noch was sagt, das ist eine Reihe, die dann Alan Moore und Neil Gaiman Ende der 80er, Anfang der 90er revolutioniert haben. Ne, also es ist Captain Marvel oder aktuell, wie er ja heißt, Shazam, ist schon ein sehr, sehr einflussreiches Franchise, kann man glaube ich schon sagen. Und DC hat die Figur in den 70ern übernommen und ins DC-Universum auch eingeführt. Damals, glaube ich, noch unter dem Namen Captain Thunder. Eben wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Angst vor Marvel, die dann wiederum DC erfolgreich verklagt haben, um zu sagen, na, wir haben selber einen Captain Marvel, unser Verlag heißt Marvel, das könnte irreführend sein. Ihr dürft euren Helden nicht mehr Captain Marvel auf dem Comic nennen. Das heißt, die Comics durften niemals Captain Marvel heißen bei DC, sondern hießen immer The Power of Shazam, The Secret of Shazam, The, weiß ich nicht, Strawberry Jam of Shazam, keine Ahnung. Und das ist hier genau so ein Punkt, warum diese Reihe heute eben Shazam heißt. Denn nicht mit Start der New 52 hat man diese Figur, auch diesen Superhelden Shazam genannt. Und eben nicht mehr Captain Marvel. Was aber gar nicht so der Grund ist, warum die Figur heute anders ist. Es ist halt einfach auch nur ein Name. Man hat die Figur angepasst. Das ist sicherlich wahr. Man hat die Figur moderner gemacht. Ich habe damals, als die Serie erschien, das ging, glaube ich, los mit Justice League 0, das war eine Nuller-Ausgabe innerhalb dieses Zero Month, innerhalb der New 52 und lief dann ab da relativ regelmäßig in den Backups in Justice League und hatte dann sein Finale in Justice League 21 in dem New 52 Run. Und erzählt im Grunde genommen die Geschichte, wie Billy Batson aus dem Waisenheim zu seiner Pflegefamilie kommt und dann aber ja durch einen blöden Zufall eben auch an die Kräfte von Shazam gerät. Damals wollte man, und das fand ich besonders spannend, so ein bisschen diesen ganzen Shazam-Mythos auch so als Grundlage für das damals aktuelle DC-Universum nehmen, weswegen hier auch viele Figuren drin vorkommen, die später dann auch im DC-Universum benutzt worden sind, beispielsweise eben auch im DC-Comic-Crossover-Event Trinity War, sprich eben auch diese ganze Nummer mit den sieben Todsünden und so weiter und so fort, Sachen, die ja ganz elementar für Captain Marvel sind, sind hier mit eingeführt worden, um die dann später in diesem Trinity War Justice League-Crossover mit diesen drei Justice Leagues dann auch zu benutzen. Leider ist damit nie wieder großartig was gemacht worden nach Trinity War. Auch eben Pandora, eine Figur, da haben wir hier bei Nerd auch sehr ausführlich drüber gesprochen, ist danach nicht mehr wirklich benutzt worden. Das finde ich sehr schade. Ich rede natürlich über dieses Comic gerade, weil der Trailer jetzt gekommen ist und man hat im Vorfeld schon gehört, na, es ist ein bisschen wie Big mit Tom Hanks, aber mit Superhelden und das passt schon. Hier wird ein kleiner Junge, ein 12-jähriger Junge eben plötzlich zu einem Superheld mit Superkräften. Und das ist auch so die Prämisse dieses Trailers, in anderthalb Minuten Ding, wo klar wird, okay, das ist so ein bisschen die Marschrichtung, in die wir gehen. Mark Strong, der Dr. Sivana spielt, der auch dem Comic-Äquivalent sehr ähnlich sieht. Das haben sie sehr gut besetzt, wie ich finde. Ich unterstelle ja der ganzen New 52-Geschichte immer auch so ein bisschen, und das muss ich meiner Meinung nach auch dieses Comic so ein bisschen gefallen lassen, dass man viele Sachen mit Hinblick auf eine spätere Verfilmung neu definiert hat. Und spätestens als Geoff Johns dann so ein bisschen der kreative Obermacker bei DC geworden ist, war dann klar, okay, wenn der einen Comic anpackt, dann hat man irgendwie schon auch am Ende des Tages vor, das ganze Ding zu verfilmen. Und dementsprechend orientiert sich eben auch der Film, zumindest was im Trailer rüberkommt, 1:1 an dem, was eben hier in diesem Comic passiert. Was ich ganz schön finde, ist eben, dass Sivana auf der Suche nach dieser ganzen Magie plötzlich eben an Black Adam gerät und dann eben so eine, neben dieser Geschichte, dass Billy Batson mit den Kräften erstmal klarkommen muss, eben auch so die Bedrohung darstellt, dass Black Adam eben marodierend, tötend über den Erdball fliegt und alles umbringt, was ihm irgendwie nicht in den Kram passt, und Sivana so ein bisschen sein Gehilfe wird. Und das ist, läuft eben parallel dazu, dass Freddy Frinton, ich bin so unfassbar schlecht, vielleicht ist Freddy Flint noch jemand anderes, also sein Kumpel eben in dieser Familie, ihm so ein bisschen dabei hilft, diese Kräfte zu kontrollieren. Die machen auch unfassbar viel Blödsinn damit. Also räumen, glaube ich, erstmal irgendwie einen Geldautomaten leer, fangen aber dann auch relativ zügig an, Leuten zu helfen, weil sie dafür irgendwie $20 bekommen oder sowas. Also es ist schon eine sehr kindliche Herangehensweise daran, wie es ist, ein Superheld zu sein. Und das kommt hier relativ gut rüber. Billy Batson ist halt, wenn er Captain Marvel ist, ein Kind. Und ja, ich habe im Internet dann auch die Diskussion mitbekommen, dass ja, das nicht mehr Captain Marvel sei. Und dann wurde hingegangen und gesagt worden, na, Billy Batson ist nicht Captain Marvel oder ist nicht Shazam, sondern die beiden tauschen den Körper. Und das war auch bis in die 2000er Jahre war das noch so. Gab verschiedene Versionen von Captain Marvel, auch Captain Marvel Jr. hat zwischendurch mal eben die Rolle von Captain Marvel komplett übernommen. Verschiedene Vertreter, die diese Rolle ausgefüllt haben, im Grunde genommen. Zwischendurch wurde auch mal dieses Shazam anders besetzt, mit anderen Kräften, anderen Göttern. Also Shazam ist ein, was heißt das, Anagramm? Ich glaube, es heißt, oder keine Ahnung, auf jeden Fall das, wo man dann hinterher die Buchstaben einzeln, das sind, glaube ich, wie ist denn Herkules, Atlas, Zeus, Artemis, Merkur und das S weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung, Soßenbinder, ich weiß es nicht. Und das auch zwischendurch mal anders besetzt. Und ich finde einfach rumzumäkeln nach dem Motto, ja, die Version, die da verfilmt wird, ist nicht mehr die Originalversion. Gerade wenn die Originalversion in den 40ern erschienen ist, wo ich denke, es wird halt auch mal Zeit, sich von Ursprüngen zu lösen. Und gerade die Leute dann, also Eric Larson, den ich als Künstler und als Comic-Autoren schon schätze und der auch einen sehr wachen Geist auf die auf das aktuelle Geschehen in der Comic-Industrie hat, der immer wieder predigt, Change is constant, auch Savage Dragon, seine Reihe, ist eine der wenigen Comic-Reihen, wo die Figuren in Echtzeit altern, so wo ich denke, wie kannst du nicht nachvollziehen können, dass Figuren sich verändern dürfen, dass Iterationen auch andere sein dürfen. Und das finde ich halt echt schade, also dass man gerade in dem Bereich, was Comics angeht, so unfassbar viel ja Konservatismus auch findet und oder konservatives Denken, so nach dem Motto, ja, das ist nicht mein Captain Marvel. Nee, ist es nicht. Das ist eine Adaption dieses definitiven einen Werkes. Man kann diese Figur dann weiterverwenden. Jetzt sind natürlich auch im Zuge dieser Trailer-Ankündigung neue Captain Marvel Comics angekündigt worden. Das habe ich letzten Jahre immer wieder gesagt. Also spätestens, wenn der Film ins Kino kommt, wird es auch wieder neue Captain Marvel Comics geben. Und ich hoffe, dass dann hier Dinge auch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden, die hier in diesem Comic schon angedeutet werden. Und zwar sieht man eben als großen Cliffhanger am Ende dieses Comics Mr. Mind, diese außerirdische, gedankenkontrollierende Raupe, diesen Wurm, natürlich noch so in diesem New 52 aussehen, wo alles irgendwie so krass und dark und gritty sein musste und alles irgendwie so komplett mit Zacken und böse und sowas. Ich schätze das aktuelle Comic-DC-Universum so ein, dass man schon den Schritt weitergeht und ihn wieder so cartoonig darstellt, wie es in den Original Fawcett Captain Marvel Comics auch immer gewesen ist. Das ist halt eine Cartoon-Figur. Captain Marvel war immer auch so ein bisschen Karikatur. Ich freue mich sehr auf Shazam, auf den Film, was mich auch selber gewundert hat, aber der Trailer hat mich schon abgeholt. Ich habe den als einzigen Trailer von der Comic-Con mehrfach gesehen. Der hat mich sehr abgeholt. Das hat mich auch überrascht, dass ich mich auf diesen Film freue. Also wenn mir das jemand, weiß ich nicht, 2012 oder 13 oder irgendwann vor ein paar Jahren, als wir darüber auch gesprochen haben hier im Podcast, gesagt hätte, dass ich mich mal irgendwann auf diesen Film freuen würde, ich hätte einen Vogel gezeigt, aber so richtig. Und nee, ich habe halt richtig, richtig Bock. Captain Marvel ist, wie gesagt, zusammen mit Superman gehört. Captain Marvel, Superman, Batman und Captain Marvel gehören eben auch zu den ältesten Superhelden-Comics, die es halt so gegeben hat und eben auch eine der wenigen Figuren, die es auch bis heute überlebt hat. Also das ist halt, also vielleicht noch Plastic Man, der aktuell ja auch gerade in einer eigenen Reihe wieder erscheint, der ja auch ein Golden Age-Charakter ist. Und so, das sind so vielleicht die großen Figuren, die man tatsächlich auch, die einfach auch so ein bisschen wegweisend gewesen sind. Plastic Man, der auch eine eigene Trickserie gehabt hat, was man über viele andere Golden Age Superhelden, ja, Wonder Woman natürlich, aber nicht sagen kann. Also Wonder Woman ist da vielleicht auch nochmal die Ausnahme, hat ja sogar eine eigene Realserie mit mehreren Staffeln. Aber Das sind so eben diese Handvoll von Superhelden, die es damals eben schon gegeben hat und heute immer noch gibt und die dann auch einen gewissen Stand haben innerhalb dieser ganzen Reihe, und Shazam ist da keine Ausnahme. Und ich freue mich, dass diese Figur weitererzählt wird. Ich freue mich, dass diese Figur einen eigenen Film bekommt, der ganz offenbar auch einen eigenen Stil hat. So, wo ganz klar ist, so, man hat aus den Fehlern, Anführungszeichen, gelernt und verfolgt einfach jetzt einen anderen Ansatz. Aquaman ist, so wie ich gehört habe, der letzte Film, der noch so in diesen Nachwehen von Zack Snyder eben entwickelt worden ist, um auch in diesen Ton noch reinzupassen. Der Trailer ist zwar relativ bunt, aber ich glaube, dass der Ton des Films trotzdem relativ düster und genauso wird, wie eben jetzt auch Batman wie Superman oder auch, ja, zum Teil auch Wonder Woman. Wonder Woman war auch relativ, passte noch relativ gut in dieses Setting der ersten paar Filme, und das wird sich jetzt eben ab Shazam wahrscheinlich ändern, wenn Filme eben in einem anderen, ja, mit einer anderen Herangehensweise auch produziert werden. Gut, das soll's zum Shazam gewesen sein. Ich hätte jetzt noch ein bisschen über Shazam und oder Captain Marvel and the Monster Society of Evil reden können, aber das tue ich vielleicht an einer anderen Stelle. Gut. Dann geht's hier weiter mit einem Comic aus deutschen Landen. Und während wahrscheinlich in allen anderen Comic-Podcasts aktuell über Spiro und Fantasio geredet wird, wenn es um diesen Künstler geht, entziehe ich mich dem Hype und rede über ein anderes Comic von Flix. Liegt vor allem daran, dass ich zum Aufnahmezeitpunkt den neuen Berliner Spiro noch nicht hab. Genau. Ja, drauf gekommen bin ich eigentlich vor allem deswegen, weil ich es neu habe. Also ich habe es mir erst geholt, als ich neulich auf dem Flohmarkt war. Wir haben ja unseren eigenen Kram so ein bisschen vertickt und sind dann da losgezogen und haben, ich bin auch selber losgezogen und habe dann nach Sachen gesucht und habe dann da hier eben den Don Quixote gefunden. Da hatte ich vom Gratis-Leseprobentag schon mal eine Ausgabe mir mitgenommen und hatte da schon mal reingeguckt und fand es auch ganz ausgezeichnet. Hatte damals aber nicht die Kohle, mir das Ding zu besorgen, und hab's dann aus Acht gelassen. Kati hatte im Regal schon ewige Zeit Flix Faust stehen, wo ich aber auch nicht dazu gekommen bin, den zu lesen. Den habe ich gestern tatsächlich das erste Mal gelesen. Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen, weswegen ich wahrscheinlich jetzt heute nicht in dem gleichen Atemzug noch über Faust reden werde. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann eben für einen schmalen Taler auf dem Flohmarkt Don Quixote gekauft. Ha! Es ist die Geschichte von Don Quixote. Also du hast eben einen Opa, der in seinem eigenen kleinen Häuschen auf dem Lande wohnt und mit der Veränderung auch nicht klarkommt, Leserbriefe in die Zeitung schreibt. Und das ist halt derartig eingeschlafen da, wo er wohnt. Da kommt so einmal die Woche die Post. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und der ist halt schon auch so ein bisschen entfremdet der ganzen Sache gegenüber, so der ganzen Welt und all dem, was so passiert. Und hat auch so den Kontakt zu seiner Familie verloren. Und plötzlich sollen eben da, wo er wohnt, diese Elektrokraft-Windräder dann eben gebaut werden, und er sieht sich da komplett gegen an und findet, dass dann eben sein Ort verunstaltet wird und so weiter und so fort. Und der ist auch nicht ganz gut beieinander, das muss man schon sagen. Also man merkt schon deutlich, dass da also durchaus schon mal so der ein oder andere Knacks passiert ist. Und das macht sich dann vor allem deutlich, als dann eines Tages seine Tochter vor der Tür steht und er sie nicht erkennt, so rum. Und sie also viel Arbeit leisten muss und sagen muss, hey, du bist hier in der Nachbarschaft negativ aufgefallen, du kommst jetzt mit, so, du wohnst jetzt bei mir. Und dann tut er sich da eben so ein bisschen mit seinem Enkel zusammen, weil er dann eben sagen möchte, also ich muss das irgendwie verhindern, dass die da bei mir im Ort diese Windkrafträder bauen, und das ist ein Krieg, den ich jetzt hier führen muss, ein Kampf, den ich führen muss als einsamer Ritter. Und sein Enkel, der irgendwie ein großer Comic-Fan ist, Fan von Batman ist, kommt dann eben hinterher, und man begleitet die beiden eben so in drei Vierteln dieser Geschichte auf dieser Reise. Es ist eine ganz relativ klassische Heldenreise, aber eben mit einem durchaus tragischen Ende. Also das ist keine Sache, die man hier leichtherzig mitnehmen kann. Es ist oft auch wirklich sehr schwermütig. Also man kennt Flix ja vor allem so von seinen Witz-Comics in Anführungszeichen, wo ganz klar ist, so, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein richtig, also ist halt schon auch gesellschaftskritisch ganz oft und auch so ein bisschen hinterfragend, aber schon so auf eine Pointe ausgelegt. Und die Geschichte hier in Don Quixote ist in weiten Teilen schon absurd und oft auch sehr surreal, aber in keinem Fall ist es irgendwie brüllend komisch, sondern zum Teil sehr schwermütig und getragen und die Figur des Opas ist zum Teil ja, zum Teil auch, also man sagt ja Don Quixote, der Ritter mit der von der traurigen Gestalt, und man leidet schon mit ihm mit. Das ist schon so. Also das ist schon eine Sache, wo man denkt so, hey, man merkt, dass du in der Welt, in der du gerade unterwegs bist, nicht mehr klarkommst und versuchst dagegen anzukämpfen. Der Kampf gegen die Windmühlen wird hier wunderbar betrieben. Die Geschichte von Don Quixote ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil sie eben mehr aussagt als einfach nur dieses witzige Abenteuer. Das ist, glaube ich, eine mexikanische Geschichte, wenn ich mich nicht komplett täusche. Flix hat das unfassbar geil modernisiert. Also das ist eine Sache, die hat mir unfassbar gut gefallen. Und es gibt halt auch Momente in dieser auf dieser Reise, wo klar ist, okay, hier verschwimmen gerade Realität und Fiktion. Die Art, wie einerseits der Opa das sieht und eben auch sein Enkel. Ich könnte jetzt nochmal eben nach den Namen, ich glaube, der Junge heißt Robin, was ganz gut dazu passt, dass er dann im Batman-Dress rumläuft, was ich ganz witzig finde. Und einerseits natürlich so ein bisschen die Sicht dieses verschrobenen und realitätsfremden Opas und dann aber auch so dieser kindlichen Fantasie des Jungen. Und selbst dem fällt halt irgendwann im Laufe der Geschichte auf, ey, wir spielen das doch nur. Hier ist doch eigentlich gar nichts. Und das war so ein Moment dieses Heftes, wo ich dachte, krass, es ist wahnsinnig geil gezeichnet. Es ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, was der Geschichte definitiv zuträglich ist. Es gibt sehr schöne, sehr toll kolorierte Flix-Geschichten, die sehr von der Farbe profitieren. Das hier in Schwarz-Weiß zu halten, ist exakt der richtige Weg gewesen. Das hat mich sehr abgeholt und das habe ich sehr genossen, weil es im Grunde genommen keine Farbe gibt, um sich vorzustellen, was da tatsächlich im Hintergrund passiert. Es ist sehr erwachsen gehalten, ist kein Comic für Kinder, würde ich jetzt im ersten Moment sagen. Irgendwie hinzugehen und zu sagen, Flix macht Comics für Kinder, halte ich auch für falsch. Und wie gesagt, es ist eine Geschichte, die dich wirklich mitnimmt und dann auch da abholt, wo vielleicht Teile unserer Gesellschaft stehen gelassen worden sind, um zu sehen, so, hey, das ist eine Person, die gehört eigentlich in ein Pflegeheim und will da aber eigentlich nicht rein, weil sie sich selbst da nicht sieht. Und da geht's schon auch ein Stück weit über Fremdbestimmung und einzusehen, dass vielleicht die eigenen Kinder doch mal recht haben können. Und das Ganze eben in diesem, ja, in diesem reklamartigen reklamartigen Aufmachung mit diesem gelben Einband, was Faust schon hatte tatsächlich. Ich habe es ja hier gerade noch liegen. Und was mich am dem Tag, wo ich es gekauft habe, ein bisschen irritiert hat, und ich hatte das vergessen, dass das so ist, der nette Herr, bei dem ich das gekauft hatte an dem Stand, sagte, naja, im Neupreis hat es, glaube ich, einen Zehner gekostet, steht hier, erste Auflage 2016. Und ich habe dann nochmal 3 bezahlt, weil er sagt, das wäre relativ neu. Und ich habe dann aber im ersten Blick drauf geguckt und dachte, nee, das ist doch komplett angedatscht und da fehlt eine Ecke und dies und das. Aber das ist halt Absicht. Also die Flix Graphic Novels in Anführungszeichen, die beiden, die es jetzt gibt, die sind absichtlich so aufmatschig gemacht. Das ist halt draufgedruckt, dass da so ein Knick drin ist und auf der anderen Seite eben so ein Eselsohr und dies und das. Und Kati, die ja Buchhändlerin mal gewesen ist, inzwischen ist sie ja in der Verlagsvertretung tätig, sagte, ja, das war für den Verkauf relativ schwierig, weil die Leute sich das Buch angeguckt haben, das nicht realisiert haben und dann tatsächlich nicht gekauft haben. Also das kann man als Stil sicherlich sehen und ich glaube, dass ein Comic-Fan in einem Comic-Shop schon das verstehen kann, aber so die reguläre Buchkundschaft, sagte K, die ist da schon mit überfordert und war ein Wagnis, keine Ahnung, ob es aufgegangen ist. Ich glaube, das Feuilleton hat dafür gesorgt, dass das Ding auf jeden Fall gut angekommen ist. Ich finde, es ist grandios gezeichnet, das kann man dazu sagen, großartige, tolle Hintergründe, sehr detailliert, weswegen ich glaube, dass da auch die Koloration geschadet hätte. Also man kann sich in Teilen, teilweise in den Bildern wirklich verlieren und minutenlang drauf gucken und das wirklich genießen, trotzdem sie sehr klein gezeichnet sind zum Teil. Ich habe hier das kleine Format, wie gesagt, die Paperback-Ausgabe habe ich hier. Vom Faust haben wir tatsächlich das Hardcover. Genau. Da kann man sich wirklich in den Zeichnungen verlieren. Und es ist einfach wirklich, wenn ihr euch für Comics interessiert, ist das für euch ein Pflichttitel. Ich sag das ganz offen. Das hat für mich Flix nochmal auf eine andere Stufe gehoben, weil ich ihn tatsächlich eher so als diesen Witzbildzeichner im Kopf hatte. Aber hier hat er für mich tatsächlich bewiesen, dass er auch wirklich über 120, 130 Seiten sehr toll erzählen kann. Und genau das hat das Feuilleton auch gesagt. Ne, vom Märkischen Volksfreund. Frank Schirmacher, ne? Man kennt den Namen, ja. Dass ihnen wirklich so ein Ritterschlag mehr oder weniger passiert ist mit diesem Ritter, mit dieser Rittergeschichte und dieser Modernisierung. Faust hat mir zumindest nach dem ersten Lesen gestern nicht so gut gefallen, bei weitem nicht so gut gefallen, wahrscheinlich, weil ich den hier zuerst gelesen hatte und dann festgestellt habe, okay, da wird Flix wahrscheinlich lange Zeit nicht rankommen. Ich bin hochgespannt über Spiro in Berlin, das auf jeden Fall, das werde ich mir auch noch zeitnah zulegen und vermutlich in der nächsten Comic-Sendung mit dem Nerd besprechen. Und ja, dann soll es auch das zu Flix gewesen sein. Dann gehe ich nämlich jetzt noch in die sogenannten Nerd-Commendation. Das ist diesmal nicht so viel, weil ich glaube, ich beim letzten Mal relativ viel erwischt habe. Auch hier gilt wieder, dass ich nicht alles abbilde, was ich in den letzten Monaten zusammengetragen habe, sondern nur einen Teil. Da muss ich mal eben auch nach dem Datum gucken. Ich glaube, ich kann hier ganz gut anfangen. Wie gesagt, wenn ihr alle Beiträge haben wollt, Hashtag NerdCommendation auf Twitter, da findet ihr das. Und dann kriegt ihr auch aktuell, wenn ihr den Twitter-Hashtag entweder abonniert, das könnt ihr beispielsweise unter TweetDeck machen und ich glaube auch in der Twitter-App selber könnt ihr einen Hashtag abonnieren oder eben mir bei Twitter folgen, @nnn_podcast, so rum, genau. Anfangen möchte ich mit einer Dokumentation von Nintendo Life. Da geht's mal ausnahmsweise nicht über Comics oder was Artverwandtes, sondern über Videospiele. Nämlich heißt die Dokumentation The Real Wizard, A Nintendo World Champion's Tale. Und da geht's um Jeff Hansen, der damals der erste Videospiel-Weltmeister gewesen ist, den es gegeben hat innerhalb dieser Nintendo World Championship, hieß es, glaube ich, tatsächlich, der sich dann eben auch gegen einen japanischen Spieler durchsetzen konnte. Das ist eine einstündige Dokumentation, zum Teil mit Bildmaterial, was man so noch nicht gesehen hat. Also der ist eben dann auch eingeladen worden zu Nintendo und sitzt dann mit Shigeru Miyamoto und Koji Kondo im Büro und Koji Kondo spielt dann auf dem Keyboard ein bisschen so diese bekannten Zelda und Mario Melodien in, das ist einfach Bildmaterial, was man so vorher noch nicht gesehen hat und das sind offenbar Privataufnahmen von Familie Hansen. Und eine sehr eindrucksvolle, sehr toll geschnittene Videospieldokumentation, die sich also auch an diesen großen Dokumentationen, wie jetzt beispielsweise Ecstasy of Order, diese Tetris-Dokumentation, wo Jeff Hansen, glaube ich, auch erwähnt wird, oder auch The King of Kong, davon muss ich dieses Ding nicht verstecken. Und es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Dokumentation dieser Videospielszene, die damals geherrscht hat und sehr, sehr empfehlenswert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken. Geht eine Stunde, sehr schön. Dann bei den Game Grumps ist wieder so ein bisschen Videospiel, aber irgendwie auch nicht. Die haben wohl irgendeine Sonic Collection auf irgendeinem PlayStation 4 oder sowas gespielt und dann festgestellt, hey, wir können hier in die Comic-Cover reingehen und können uns angucken, wie die Comics von Sonic ausgesehen haben und gehen wirklich eine Viertelstunde Comic-Cover von den Sonic-Comics durch. Und das ist derartig abstrus und absurd. Und gerade mit Hinblick darauf, dass die Sonic-Comics ja jetzt mit Heft 290 bei Archie geendet haben und seit, ich glaube, 7 oder 8 Ausgaben, mehr gibt's noch gar nicht, bei IDW sind, ist das einfach nochmal eine sehr, sehr schöne Zeitreise. Lindsay Ellis, die ihr wahrscheinlich von ihren eigenen Videos kennen solltet, zumindestens, macht zusammen mit PBS, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Amerika, eine YouTube-Reihe namens It's Lit, im Sinne von It's Literature. Und da möchte ich die Folge empfehlen, The Evolution of Science Fiction. Die hat aber jetzt neulich nochmal ein Video gemacht zum Thema Nackenbeißer, also Erotikromane, also so diese sexy Liebesromane, so Groschenromane würde man wahrscheinlich, Arztromane würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen. Kati sagt, hat den Begriff Nackenbeißer bei uns etabliert, weil das so der Buchhandelsname für diese Art von Büchern eben ist. Also schon sowas wie 50 Shades of Grey, aber da kommt sie drauf in diesem Gespräch oder in dieser Folge auch. Hier geht's aber nochmal explizit über die Entwicklung des Science-Fiction-Romans und die ganze Reihe ist empfehlenswert. Also wirklich, geht mal auf den Kanal von ich glaube PBS Digital Studios heißt der Kanal und da findet ihr eben dann die Reihe It's Lit. Toll gesprochen, toll geschrieben von Lindsay Ellis. Ich gucke jedes Video, ich bin manchmal nicht ihrer Meinung, aber sie hat noch oft dafür gesorgt, dass ich am Ende eines Videos von ihr da gesessen habe und gedacht habe, okay, ich habe gerade was gelernt. Und sie hat, glaube ich, auch ein einen Abschluss in Filmgeschichte und dann sollte man solchen Menschen auch zuhören. Das finde ich ja wohl mehr als fair. Dann, oh Gott, ja, dann habe ich hier noch so ein Ding, das ist echt der absolute Hammer. Und zwar ist Kotaku hingegangen und hat angefangen zu recherchieren. Es gibt Gerüchte über einen Pilotfilm oder eine Pilotfolge von einer amerikanischen Adaption von Sailor Moon. Und angeblich soll das ganze Teil irgendwie so 17 Minuten sein, halb real, halb Zeichentrick. Und es gab oder vor etlichen Jahren schon mal ist das Intro geleakt. Und die sind hingegangen und haben nachgeforscht, haben zum Teil die Beteiligten aufgesucht, haben die interviewt. Die haben auch unabhängig voneinander ähnliche oder gleiche Aussagen gemacht und haben aber hinterher festgestellt, dass die nicht nach einer Sache gesucht haben, sondern nach einer anderen, sondern eine andere Sache gefunden haben. Nämlich hätte es in Amerika beinahe eine inoffizielle oder eine Rip-Off-Version von Sailor Moon im Real gegeben, nämlich Team Angel, was vom Konzept her ähnlich gewesen wäre wie Sailor Moon. Und da ist tatsächlich auch ja ein Trailer oder ein Intro gedreht worden. Und also die Geschichte muss man sich wirklich mal durchlesen. Gibt's dann im Link von dem Video, was ich dann verlinke. American Sailor Moon ist eine unfassbar großartige Geschichte. Ist wirklich so ein Krimi, der da wirklich erzählt wird mit einem Twist am Ende, der einem echt die Socken auszieht. Fellas, also Fallon Porches, bespricht in einer seiner Folgen Cartoon All-Stars to the Rescue, ein TV-Special zur zur PSA praktisch gewesen, um Awareness gegen Drogen auch zu erschaffen. Das ist damals auch im deutschen Fernsehen gelaufen, Anfang der 90er Jahre. Wir haben das hier in unserem kurzlebigen Podcast-Format Kinderstunde schon mal reviewed. Ein Format, was dann einfach ja zwecks mangelnder Beteiligung meines Podcast-Partners damals eingestellt worden ist, weil er einfach unzuverlässig war und dann einfach nicht wiedergekommen ist, mehr oder weniger. Ein sehr schönes Format, wo auch die Planung besteht, das wieder aufleben zu lassen. Und dann müssen wir mal gucken, wie das zeitlich passiert. Da haben wir Cartoon Stars gegen Drogen, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, auch besprochen. Und Ferdes macht das hier nochmal. Also man muss sich vorstellen, irgendwie Trick, Trick und Track, die Turtles, die Schlümpfe, Alf, Garfield. Dann habe ich da noch Winnie Pooh und Bugs Bunny und Daffy Duck eben zusammen. Mickey Mouse oder irgendwelche Disney-Charaktere. Nicker, habe ich ja gerade gesagt, Trick, Trick und Track. Die Muppet Babies, alle möglichen Figuren zusammen. In einem, ich glaube, Halbstünder. Den kann man auf YouTube gucken übrigens. Wie sie eben gegen Drogen sind. Und der Film hat mich damals als Kind mega traumatisiert. Was halt auch daran liegt, weil da natürlich mit Schockeffekten gearbeitet wird. Als Kind sollte man vorsichtig sein, wenn Eltern einem sagen, setz dich da mal hin und guck mal Fernsehen. Und das ist genau das Ding. Genau, dann gibt's bei jetzt hab ich den Kanal vergessen, aber ein Video, was ich hier verlinken möchte, Austin McConnell heißt der Mensch, When Card Games Break. Ich habe ja lange Jahre auch Trading Card Games gespielt, unter anderem Yu-Gi-Oh! Tatsächlich eine ganz kurze Zeit und dann doch relativ ausgiebig Pokémon. Und hier geht's eben darum, ja, wie kann man ein Sammelkartenspiel tatsächlich aktiv kaputt machen. Und er erzählt das anhand von Hearthstone, dem World of, glaube ich, World of Warcraft, wenn mich nicht alles komplett täuscht, ne? World of Warcraft, ist glaube ich von Blizzard. Ich glaube, das ist das World of Warcraft Trading Card Game, was nur online funktioniert. Genau. Dann Ellie Cat heißt sie, glaube ich, redet über die Origins of Bambi from Novel to Film. Also wie ist das Quellmaterial aufgestellt? Wie hat Disney dann hinterher daraus diesen Film gemacht? Unterschiede dazu. Sehr interessant, relativ kurz gehalten. Wenn man sich da nochmal für interessiert, Disney hat ja im Grunde genommen gerade diese abendfüllenden Trickfilme, benutzt ja schon lange kein Originalmaterial mehr. Also diese Märchen auf der einen Seite, Peter Pan ist ein gutes Beispiel, die kaufen dann einfach irgendwann die Rechte an den Geschichten und machen dann so ein bisschen das Disney-Branding drauf. Also, ich glaube, der letzte gezeichnete war ja so ein bisschen der Froschkönig, in Anführungszeichen Kiss the Frog. Genau, und als letztes habe ich dann noch von Chris McFeely ein Video zum Thema The Basics on Female Transformers. Sehr interessantes Video, was einfach nochmal aufklärt darüber, wie man Charaktere, die eigentlich männlich gemeint gewesen sind im Ursprung, dann doch so hinstellen kann, dass es möglich ist, weibliche Charaktere einzuführen. Und die Transformers, ausgerechnet die Transformers Comics und die Trickserien und zum Teil auch das Spielzeug, haben das sehr, sehr gut hingekriegt. Und das beschreibt hier eben Chris McFeely. Auch ein schöner Name. Mir geht's dir, ich bin ganz schön McFeely. So, das waren meine Nerd-Commendations. So, dann geht's jetzt hier final noch in die... Ja, hier geht's nach der Sommerpause weiter und zwar ganz, ganz doll und ganz, ganz viel und wir haben hier richtig viel geplant. Ich gucke hier auf meine, ich habe ja so eine Excel-Tabelle bei Google Tabellen, wo ich die Sendung plane und auch die Aufnahmen plane für die nächsten Wochen und Monate und die Liste ist knicke-knacke voll. Das ist der absolute Hammer. Das geht, da geht's richtig ab in den nächsten Wochen hier bei uns. Ich habe noch kein ganz festes Programm für die folgenden Wochen, was daran liegt, weil morgen am 4. die nächste reguläre Aufnahme für den König der Podcast stattfindet. Ich setze mich dann tatsächlich mit Daniel übers Internet zusammen. Das wird die erste Aufnahme sein, die wir so machen. Ich bin ja mittlerweile umgezogen nach Leipzig. Daniel sitzt noch im schönen, beschaulichen, kleinen, westfälischen, münsterländischen Rheine. Und wir werden uns dann morgen, ich glaube, über Discord ist das geplant, zusammenschalten und dann podcasten. Nichtsdestotrotz, da wird's, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, über Godzilla gegen Gigan, also Godzilla gegen Frankensteins, oder Godzilla im Kampf gegen Frankensteins Höllenbrut, irgendwie sowas. Und also oder Frankensteins Höllenbrut eben gehen, aus dem Jahr 1973, glaube ich. Das geht, genau, und dann King Kong, Dämonen aus dem Weltall, dem Film, dem King Kong gar nicht vorkommt, sondern eben Jet Jaguar, der hier King Kong genannt wird. Das ist die Aufnahme, die morgen stattfindet. Ich glaube aber, dass ihr diesen Monat einen anderen Film, eine andere Filmbesprechung sehen werdet. Wir brechen das Konzept ein bisschen auf. Also es wird zwei verschiedene Formate geben. Also ich werde versuchen, mit Daniel auch weiterhin die Godzilla-Filme zu besprechen. Also sobald Godzilla drin vorkommt, werden wir darüber reden. Und weil Daniel einfach hier für uns auch so der Kaiju, absolute Kaiju-Experte auch ist, der die Filme auch daheim hat und da einfach dann auch so die Koordination relativ einfach ist. Alles, was ein bisschen aus dieser Reihe rausfällt, werde ich mit Kati besprechen, einfach weil sie hier vor Ort ist, weil man da flexibel aufnehmen wird. Und ich vermute, dass jetzt im August, Ende August, noch ein anderer Film aus 1972 besprochen wird, nämlich Daigoro vs. Goliath. Das ist auch ein Toho-Film, der ein bisschen einen anderen Ansatz hat, der ein bisschen auch ein anderes Monster hat. Ein Monster, was, glaube ich, danach nie wieder benutzt worden ist, nämlich Daigoro. Und ich glaube, das wird der Film sein, den ihr jetzt diesen Monat zu hören bekommt. Kann sich aber auch alles noch ändern. Vielleicht ziehen wir den nach. Ihr werdet diesen Monat eine neue Folge König der Podcasts bekommen. Welche das sein wird von diesen beiden, kann ich noch nicht hundertprozentig bestätigen. Aber ihr werdet eine bekommen. Dann ist... ich habe hier eine zweite Liste, nämlich mit weiteren geplanten Aufnahmen für den König der Podcasts. Der zweite Godzilla-Anime erschien jetzt vor ein paar Wochen. Der wird besprochen werden. Da habe ich mir den Donnerkeil von Twitter, der hat sich eingeladen. Und ich versuche noch an Gerald ranzukommen. Der hat sich bis jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht gemeldet, ob er mit podcasten möchte. Mit den beiden werde ich hoffentlich mit beiden, in jedem Fall aber mit dem Stefan, werde ich den Godzilla City at the Edge of Battle. Ja. Stadt am Rande des Kampfes heißt der, glaube ich, sogar auf Deutsch, ganz furchtbar. Den besprechen. Und wir sind ja große Fans von den Godzilla-Animes. Nicht. Genau. Aber auch da sind jetzt die 70er Jahre relativ gut ausgeplant. Der Godzilla vs. Mechagodzilla Zweiteiler wird besprochen, King Kong gegen Godzilla und die Brut des Teufels. Genau. Dann machen wir, also King Kong eben auch, warum auch immer, hier als, also Mechagodzilla hier als King Kong bezeichnet, was ja totaler Schwachsinn ist. Aber die 70er Jahre sind auch die Zeit, wo King Kong zurückgekommen ist, eben mit dem 1976er Film. Das heißt, wir werden uns auch in, ja, so wie ich das hier sehe, mindestens drei Filmen mit drei Folgen grob dem King Kong Franchise widmen. Da werden so Filme dabei sein wie King Kong und King Kong. zweimal. Wir werden auch den 33er King Kong nochmal besprechen, weil das gut ins Thema passt. Da ist auch die Sendung mit Kati geplant tatsächlich. Wir werden einen Schwenker nach Hongkong machen, werden da ein paar Tokusatsu-Filme machen und es wird nochmal eine kleine Reise zurück in die 60er Jahre gemacht. Aber dazu dann auch eben auch mehr. Und genau, also wir haben hier, wenn ich hier auf meine Liste gucke, haben wir hier jetzt tatsächlich 3 Folgen, in denen es auch um King Kong gehen wird. Und ich freue mich da sehr drauf, weil das Filme sind, also den 76er King Kong habe ich noch nicht gesehen. Das muss man dazu sagen. Also den kenne ich noch nicht. Den gibt's bei Amazon, wenn ihr den schon vorher gucken möchtet. Amazon Prime hat den im Angebot. Gut, dann gehe ich nochmal eben zurück, was es sonst noch gibt. Diesen Monat gibt's nochmal die Sendung mit dem Nerd. Und zwar, lass mich mal eben raten, 19.26. gibt's nochmal die Sendung mit dem Nerd, nämlich zu 30 Tage 30 Serien. Das war eine Twitter-Challenge, die gelaufen ist, ein Twitter-Meme, wenn man so sagen möchte, wo man an 30 Tagen eben seine 30 Lieblingsserien zu einem bestimmten Thema nennen konnte. Und ich habe das Ganze nach meinem Twitter Twitter-Challenge-Dingsy nochmal als Podcast gemacht. Da werde ich also innerhalb von einer Stunde tatsächlich über 30 Serien reden. Das wird spaßig. Hihihihi. Genau. Und im ich denke im September wird es dann Anfang September zumindest, ist es so geplant, einen weiteren Cartoon-Roundup geben, nämlich zum Thema, welche Themen haben wir denn da? Also A, natürlich Cartoon-Roundup, ein bisschen Anime und Cloak & Dagger besprechen wir dann auch, die Amazon-Serie. Genau, das wird dann Anfang September der Fall sein, da habe ich jetzt gerade noch kein Datum eingetragen, aber genau, und dann sind noch etliche andere Sendungen geplant und hier auch schon eingetragen. Freut euch auf was, also jetzt nach der Sommerpause, natürlich die neue Season König der Podcast. Da König der Podcast jetzt in Seasons. Weil anders funktioniert das nicht. Wir sind jetzt in der 70er-Jahre-Season. Genau. Aber eben auch schon die bereits angekündigte Digimon Frontier-Sendung mit Zavex. Da gibt es jetzt einen Aufnahmetermin. Es wird nochmal eine weitere Folge zur Augsburger Puppenkiste geben. Ich bereite einen Doom Patrol-Special für die Sendung mit dem Nerd vor. Also, hier bei Nerd, Nerd, Nerd bleibt tatsächlich in den nächsten Wochen kein Auge trocken. Bleibt am Ball. Hier geht's richtig ab. Wenn euch das bis jetzt gefallen hat in den letzten, wie lange machen wir das jetzt? 5 Jahre? Es ist irgendwie jetzt im nächsten Jahr auch wieder Geburtstag von Nerd, Nerd, Nerd. Ich glaube, an Anfang September haben wir Geburtstag und werden 5. Ja. Wenn's bis euch bis jetzt gefallen hat, es wird noch besser, habe ich den Eindruck. Genau. Und ihr findet diese Sendung auch wie immer auf YouTube. Ich habe da erst 4 AbonnentInnen. Wenn ihr also wirklich möchtet, dass das alles noch ein bisschen cooler wird bei YouTube, dann abonniert den Kanal. Ich weiß, dass es angenommen wird. Es freut mich auch wahnsinnig, dass das wirklich geguckt wird. Und da sind Abrufzahlen dabei, die mich im allerersten Jahr meines Podcasts gefreut hätten. Und also wenn ich da in dem Maße mit dem Podcast, mit dem Audio-Podcast abgerufen wäre, so Zahlen habe ich aktuell auf YouTube und das ist unfassbar schön, dass also wirklich das Angebot, was ich da mache, dann auch mit Aufmerksamkeit bedacht wird. Ne? Also dafür nochmal vielen Dank und lasst ein Abo und ein Like da. Und dann wird das da auch schön. Ich bin gerade dabei, den Account so ein bisschen hübsch zu machen. Und ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Auf Wiedersehen! Sendung mit dem Nerd.